die Sängerin von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Im Traume war's, im Pilgerschwarm von Männern und von Frauen zog durch meine Heimat Hand in Hand, lob singend einen süßen Psalm. Im letzten Glieder schreitend folgt ich selig der verwandten Schar. Da schwang durch den harmonischen Chor vom Haupt des Zuges unsichtbar sich eine Stimme jung und frisch und klar, weithin Gebirg und Tal vergoldend mit dem sonnigen Sang. Allein die Stimme jauchzte falsch, im Tone hinkend und im Takt. Und ob dem wundersamen Sang, so schön, so innig und so falsch, warf ich mich schluchzend auf den Weg, die Zähne klemmend in die Faust, die Stirne im heimatlichen Staub. Ende von Die Sängerin, gelesen von Elli, Juli 2014.